Kundgabe 3952. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.1.1947. Zustand der Finsternis der Seelen im Jenseits und Hilfe durch Lichtwesen. Und euer Anteil wird sein Licht oder Finsternis. Im Licht werdet ihr weilen, so ihr dem Licht Zugang gewährt habt zu euch, so ihr es verströmen ließet in eure Herzen und dadurch die Finsternis verjagt habt, in der ihr weiltet, bis euch das Licht aus den Himmeln berührte. Finsternis aber ist euer Los, so ihr dem Licht entflieht. Und die geistige Finsternis bedeutet einsames Umherwandeln, es bedeutet Verlassensein, in dunkelster Umgebung, ohne Ziel und ohne Hoffnung auf Veränderung eurer Lage. Die Seele, die jenseits in der Finsternis weilt, leidet daher unsäglich, weil sie zuvor das körperliche Augenlicht besaß und alles um sich erkennen konnte. Nun aber das geistige Auge nötig ist, um Geistiges schauen zu können. Die Seele aber völlig blind ist im Geist. Und so wird sie in einer trostlosen, öden Gegend weilen. Und so andere Seelen ihr begegnen, wird sie diese nicht zu erkennen vermögen und darum auf die Hilfe anderer Seelen angewiesen sein, dass diese sie führen, dass sie ihr ab und zu einen Lichtschimmer zukommen lassen, auf dass sie ihre Umgebung erkennen. Die im Licht stehenden Seelen aber nehmen sich jener armen Seelen an, doch ihre Hilfe ist beschränkt, laut Gottes Willen, denn sie dürfen sie nicht wider ihren Willen bedenken mit Licht. Solange die Seele das Licht nicht entbehrt, muss sie in Finsternis schmachten, und ob dies noch so lange Zeit dauert. Sie muss nach Licht Verlangen tragen, ihr Zustand muss ihr unerträglich werden, und sie muss nach Änderung ihrer Lage verlangen. Dann erst treten ihr Lichtträger nahe und geben ihr einen kleinen Schimmer ihres Lichtes ab. Sie geben ihnen kleine Aufklärungen und je nach ihrer Willigkeit, diese anzuhören und anzunehmen, wird das Licht nun wirksam an ihnen. Die Unerträglichkeit ihrer Lage kann in ihr die Hilfswilligkeit erwecken oder verstärken, so wie sie mit anderen leidenden Seelen zusammentrifft. Deren Leid wird ihr ersichtlich sein, wenngleich sie nicht viel zu erkennen vermag. Und so wie das Leid dieser Seelen ihren Hilfswillen anregt, wird es heller in ihr, und sie findet Gelegenheit, jener Seele zu helfen. Nun spürt sie einen Zustrom von Kraft, und sie verwendet diese Kraft zur Hilfeleistung und wird nun selbst unterstützt von Seiten der Lichtwesen, die eine solche Seele nun nimmermehr verlassen. Sie empfängt, weil sie gibt, weil die Liebe in ihr erwacht ist und jegliches Liebeswirken auf Erden wie im Jenseits Kraftempfang zur Folge hat. Kraft und Licht aber stets beisammen sind. Ihr Wille wird gestärkt und sie reifet an Erkenntnis. Die Dunkelheit ist durchbrochen und ist vorerst einem Dämmerlicht gewichen, dem ein goldener Morgen folgt, so die Sonne des Geistes aufgegangen ist, das heißt, Wissen auf jedem Gebiete ihr verabreicht wird von Seiten der Lichtwesen, das die Seele beglückt und sie zu ständiger Liebetätigkeit antreibt, das heißt, zum Austeilen dessen, was sie selbst besitzt, an die Seelen, die noch in tiefster Dunkelheit schmachten. Jede Seele kann der Finsternis entfliehen, jede Seele kann sich erlösen, doch immer muss ein liebender Gedanke Anlass geben zur Vermittlung von Licht, denn ohne diesen dürfen die Lichtwesen nicht Gaben austeilen, weil der freie Wille das Licht anstreben muss, ansonsten es ewige Nacht um die Seele bleibt und ein Absinken in die tiefste Tiefe der Finsternis die Folge sein kann. Licht aber gehört zur Seligkeit, und so einer Seele die geistige Sehe erschlossen ist, wird sie ihre Aufgabe erkennen und Herrlichkeiten schauen und nimmermehr in die Finsternis zurücksinken. Amen.